Du sagst immer, die Zeiten ändern sich. Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden. NPC, das politische Abendmagazin. Die Starken werden überleben. Das würde dir gefallen, oder? Halt, das darf man nicht sagen. Das ist jetzt politisch unkorrekt. Zur Einführung in die kritische Theorie der modernen Gesellschaft. Zweiter Teil. Roger Behrens, Sozialwissenschaftler und Philosoph, über die Frage, was kritische Theorie, kritisches Denken heute noch heißen kann. Roger Behrens beschäftigt sich mit einer kritischen Theorie der Gesellschaft sowie mit der Philosophie und Ästhetik der Moderne und Postmoderne. Insbesondere gilt sein Interesse der Entwicklung der Kultur in der bürgerlichen Gesellschaft vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Im Zentrum steht dabei eine kritische Theorie der Popkultur im Zeitalter des globalen Kapitalismus. Diese Sendung basiert auf Aufzeichnungen eines Referats, das Roger Behrens im Rahmen der Ringvorlesung »Kritisches Denken im 21. Jahrhundert« im Herbst 2006 an der Universität in Erfurt hielt. Nachdem Roger Behrens in der letzten Sendung die philosophischen Grundprobleme skizziert hat, die für die kritische Theorie kennzeichnend sind, wendet er sich in dieser Sendung dem Problem der Utopie zu, wie es sich für die kritische Theorie darstellt. Doch zunächst greift Behrens noch einmal philosophische Fragestellungen auf, die für die Entwicklung der kritischen Theorie von großer Bedeutung sind. Dass Hegel für die kritische Theorie, insbesondere die Adornos, hierbei als Bezugs- und Abstoßungspunkt eine große Rolle spielt, wird von Behrens noch einmal hervorgehoben. Dieser Satz Hegels, Philosophie hat die Aufgabe zu erkennen, was ist. Warum hat sie die Aufgabe zu erkennen, was ist? Weil in der Erkenntnis dessen, was ist, ich als Philosoph oder als Erkennender nicht einfach nur Wissen anhäufe über die Welt, sondern mich gleichzeitig im Denken fortentwickle, ja, also zu Selbstbewusstsein komme, wie das bei Hegel als Ziel markiert ist, ja, also das Ziel der Philosophie, das Ziel der Phänomenologie des Geistes, diesem frühen Systembuch von Hegel, ist Selbstbewusstsein. Und die Vorstellung ist, ich habe davon gesprochen, welche Probleme das gibt mit diesem Satz Ich gleich Ich, weil das eine Ich ein Subjekt ist und das andere Ich ein Objekt. Die Vorstellung ist, wenn es mir gelingt, mir vollständig meiner selbst bewusst zu werden, dann ist die Identität zwischen Ich und Ich tatsächlich hergestellt. Dann ist die Differenz zwischen Subjekt und Objekt zurückgenommen. Dann gibt es keine Trennung mehr zwischen mir als denkendes Wesen und mir als körperliches Wesen, was Schnupfen hat und sich an Tischen stößt oder was auch immer. Jetzt bewegen wir uns da im Idealismus, also eben die Vorstellung, dass diese Trennung von Subjekt und Objekt, wenn man so will, die Vorstellung des Geistigen von der Welt zurückgenommen werden kann, ist selber ein Prozess geistiger Reflexion. Das zugrunde liegende historische Prinzip bei Hegel ist der Geist selbst, der Weltgeist. Das, was auf diesem Stufengang des Selbstbewusstseins passiert, ist Anhäufung von Wissen. Ich weiß immer mehr. Ja, das ist eine religiöse Figur im Übrigen. Als religiöser Mensch verhalte ich mich auch nicht anders. Ich versuche immer mehr von Gottes Schöpfung in Erfahrung zu bringen, um mich damit Gottes Schöpfung auch immer ähnlicher zu machen, beziehungsweise immer mehr Erkenntnisse zu gewinnen im Sinne eines eben religiösen Selbstbewusstseins. Also es ist eine höhere Entwicklung. So, das hat jetzt scheinbar mit der Frage nichts zu tun, das hat aber sehr viel damit zu tun, weil nämlich von diesem Punkt ausgehend, beziehungsweise in diesem Punkt bereits eingeschlossen, Hegel die Vorstellung hat, wenn ich alles weiß, dann bin ich alles. Was ist alles? Alles ist das Ganze. Und das Ganze, ja, auch das ist ein religiöser Gedanke, der im Judentum und Christentum verankert ist. Ja? Gott schuf die Welt und er sah, dass es gut war. Ja? Das Ganze ist das Wahre. So lautet der Satz, den Adorno doppelt umkehrt bei Hegel. Das Ganze ist das Wahre. Und das heißt beides. Das heißt, die Welt ist nicht nur als Ganzes zu begreifen, sondern wenn ich sie als Ganzes begriffen habe, bin ich selber vollständig identifiziert mit dieser Welt. So, das hört sich eben sehr idealistisch an, ist es auch. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wenn ihr Star Trek kennt oder so, da gibt es in der Next Generation diesen Q. Ja, der überall auftreten kann und nicht. Also das ist, glaube ich, im schlimmsten Falle so eine Reinkarnation von Hegel selber, kann man sagen. Ja, also so der Weltgeist, der dann gleichzeitig auch noch Unsinn im Kopf hat. Worin sich das aber ja auch schon konkret niederschlägt in der Ideologie des 18. Jahrhunderts, sind zum Beispiel die Enzyklopädisten. Also diejenigen, die angefangen haben, das ist jetzt die französische Tradition, alles Wissen, was ich haben kann, von der Welt zu sammeln. Auch in diesem naturwissenschaftlichen Ideal davon ausgehen, dass ich alles wissen kann. Also ich als Mensch mit einer beschränkten Lebensdauer kann in dieser Lebensdauer prinzipiell mich über alles schlau machen. Und die Enzyklopädie ist nicht einfach eine Sammlung, die immer weitergeht, sondern sie ist Enzyklopädie, ein Zyklus, ein Kreis. Es ist ein in sich geschlossenes Ganzes, was ich von der Welt wissen kann. Als Anmerkung dazu, auch Hegel schreibt eine Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, in der steht alles drin. Ja, da ist das ganze System drin enthalten. Da geht es von der Logik, vom Sein und Werden, über die begriffliche Logik, über die Gesellschaft, über die Atomistik des Individuums, über das Rechtswesen, über die Religion, über die Kunst, alles drin enthalten. Ja, also das meint das Ganze, das System im idealistischen Sinne. Jetzt ist das Problem, dass vom Standpunkt des Idealismus das aber immer aufgeht. Also ich meine, Hegel, Anfang des 19. Jahrhunderts, dem ist natürlich auch klar, dass es in der Welt Leid gibt. Dem ist auch klar, dass verschiedene Entwürfe in die Binsen gehen, also dass Kriege da sind, dass Menschen sterben. Da kann er als Idealist sehr zynisch werden und schreibt, die Blätter des Glücks in der Weltgeschichte sind unbeschrieben. Also das ist alles im Fahrplan mit enthalten und es gibt halt einfach noch kein Glück. Also es ist erst im Laufe des weiteren Fortschritts, und das ist alles der Preis des Fortschritts, stellt sich irgendwann das Glück ein und die Blätter des Glücks, die jetzt noch leer sind im großen Geschichtsbuch, werden dann beschrieben. Wahrscheinlich von Hegel selbst. Und das ist aber der entscheidende Gedanke. Also den Marx ja unmittelbar aufnimmt und umkehrt, wenn er sagt, wir können das idealistisch dulden, dass dem so ist, aber materialistisch können wir das nicht dulden, weil die Emanzipation ist keine Frage der reinen Erkenntnis und Erkenntnisfähigkeit des Menschen, sondern ist eine Frage, wie ich diese Erkenntnisse praktisch umsetze. Also ich bin nicht nur das Wesen, was seine Geschichte erkennt, sondern was seine Geschichte macht. Krafterkenntnis, Kraft des Vermögens in die geschichtlichen Gesetze Einblick zu nehmen. Bis zu dem Punkt hätte auch Marx diesen Satz noch unterschrieben, das Ganze ist das Wahre. nur mit der materialistischen Wendung, wir müssen es eben wahr machen durch geschichtliche Praxis, durch Revolution. Wir müssen die Möglichkeiten, die da sind, praktisch werden lassen und verwirklichen. Das ist ein Aspekt, der eine große Rolle spielt. Und da heißt es dann nicht mehr das Ganze, sondern da ist dann von diesem Begriff der Totalität die Rede bei einem Theoretiker, den ich jetzt noch nicht erwähnt habe, der aber für die weitere Entwicklung große Wichtigkeit hat, Georg Lukács. Also Lukács entwickelt das Konzept 1923 in seiner Studie Geschichte und Klassenbewusstsein, entwickelt das Konzept der konkreten Totalität. Und das ist beides. Das ist sowohl so eine Art Analyseraster, mit dem man gesellschaftliche Verhältnisse beschreiben kann, wie auch Beschreibung der gesellschaftlichen Verhältnisse selbst. Also die Annahme, die dem zugrunde liegt, ist, es ist nicht irgendwo in der Gesellschaft noch ein ganz anderer Mechanismus am Werke, sondern es gibt eine durchgehende Struktur, einen durchgehenden Mechanismus, der diese Totalität des gesellschaftlichen Seins bestimmt. Bei Hegel ist es der Geist und bei Marx ist es das Kapital. Also beziehungsweise in der marxistischen Tradition ist es eben die Logik des Kapitalismus. So, jetzt wird man sagen, gut, aber gleichzeitig gibt es eine ganze Reihe von zwischenmenschlichen Beziehungen, die wie auch immer nicht am Arbeitsplatz stattfinden oder unter anderen Bedingungen stattfinden, als erstmal primär ersichtlich ökonomischen Bedingungen. Aber die Idee ist zu sagen, der Kapitalismus entwickelt eine Logik, die alles bestimmt. Und zwar nicht nur dort, wo wir es eben mit unmittelbar ökonomischen Prozessen zu tun haben, sondern diese Logik dringt in alle Lebensbereiche ein. Und wenn man so will, ist das eine der Ideen, die Adorno mit dieser Umkehrung des Hegelschen Satzes, das Ganze ist das Unwahre, verbindet. Ja? Diese Logik ist sozusagen unwahr. Gleichzeitig bleibt man aber in dieser Totalität drin. Also das heißt, Wenn von Habermas die Kritik geäußert wird, Adorno könne ja gar nicht angeben, wo er steht. Entweder steht er außerhalb, dann kann er es nicht als Ganzes kritisieren, oder er steht mittendrin, dann kann er nicht sagen, es ist aber verblendet oder unwahr. Und Habermas war schlau, der hat diese Kritik erst nach Adornos Tod gebracht. Ja. Adorno hätte natürlich einfach gesagt, und diejenigen, die das dann weiter verfolgt haben, haben das auch zu Habermas gesagt, überhaupt kein Problem damit. Genau das ist die Schwierigkeit einer kritischen Theorie, aber es ist keine Schwierigkeit, das zum Forschungsprogramm zu machen, beziehungsweise es ist keine Schwierigkeit, die aus der wissenschaftlichen Methodik resultiert, sondern es ist eine Schwierigkeit, die ist eigentlich den Wissenschaften vorgelagert. Und ich muss die nicht begründen. Yeah. Also um das mal so perfide zu formulieren, Habermas hat ja andere Interessen. Und das ist jetzt wirklich so ein bisschen perfide und ich tue da so ein bisschen auch Habermas Unrecht. Aber ich will es mal so scharf zeichnen. Habermas sagt, okay, wir haben die Dialektik der Aufklärung von Adorno und Horkheimer, die ist geschrieben eben 44, 47. Und was da dargestellt wird, ist, wie die Welt versinkt in Barbarei, Auschwitz, Massenmord, Krieg. Da sagt Habermas, also das sagt er jetzt wörtlich, das ist gar nicht gegen ihn, das ist ein schwarzes Buch und das entspricht nicht mehr der Zeit, in der wir leben. Denn mittlerweile haben wir zahlreiche Institutionen und die sogar global verankert, die sowas nicht mehr möglich machen. Also die zumindest die Anlage bieten, dass wir uns permanent darüber verständigen können, dass sowas nicht nochmal passiert. Also die UNO oder überhaupt demokratische Institutionen, wie sie bestehen. Darauf setzt Habermas. Und das ist aber der entscheidende Punkt, weil Adornos Problem ja überhaupt nicht ist, zu sagen, diese Verhältnisse sind schlecht, weil sie schlecht sind, also darüber sollte es keinen Streit geben, sondern sie sind problematisch für mich als Philosophen, weil ich meine zu erkennen, dass denen dieselbe Logik zugrunde liegt, die ich auch benutze. Also ich kann mich dem sozusagen als Mensch gar nicht entziehen. Und ich muss mich auch genau darauf einlassen, dass dem dieselbe Logik zugrunde liegt, wenn ich überhaupt auch nur darstellen will, um was es sich dabei handelt. Also ihr kennt wahrscheinlich die Kontroversen, die es gegeben hat, etwa Historikerstreit, ja, die Einzigartigkeit von Auschwitz. Gibt es das ganz oft oder ist das immer mal wieder passiert? Also dem liegt ja auch zum Beispiel die Auffassung zugrunde, dass das ein, sagen wir mal, geschichtlicher Unfall ist. Die kritische Theorie sagt aber, das ist kein geschichtlicher Unfall, sondern dem liegt eben eine Logik zugrunde. Und diese Logik ist kennzeichnend für die Struktur des Ganzen. Und in dem Sinne würde sozusagen Adorno Habermas konzedieren, dass er recht hat, man kann keinen Forschungsstandpunkt außerhalb der Totalität einnehmen, der nicht begründbar wäre. Aber er würde halt immer sagen, darum geht es aber nicht. Sondern um was es geht, ist etwas, das liegt erstmal außerhalb meiner Position als Philosoph oder Sozialwissenschaftler, sondern es geht einfach darum, um es billig zu sagen, Menschen sterben oder leben im Unrecht. Das ist objektiv für jeden erkennbar. Wer darüber streiten will, darüber streite ich nicht. Also wer, keine Ahnung, wissenschaftlich belegen will, dass Menschen, die hungern, nicht hungern. Das ist kein Gegenstand von Forschung, meines Erachtens. Und von diesem Standpunkt aus beschäftige ich mich mit der Frage, was kann, oder Adorno oder die kritische Theorie im Allgemeinen, beschäftigt sich mit der Frage, was kann dann die Forschung dazu beitragen, diese Verhältnisse A zu analysieren, B zu kritisieren und C zu verändern. Ist Newtons Gravitätigkeit natürliches Gesetz? Natürlich nicht, eher ein Verbrechen, ich hab sie nicht bestellt. Gerade gegen seine Apfelfalle habe ich mich gewehrt. Sie wurde gegen meinen Willen trotzdem installiert. Seitdem hat sich mir die Fliegerei um einiges erschwert. Holt sie die Firma wieder ab, dann bleibe ich kulant. Tut sie's nicht, dann sage ich jetzt und hier, dass ich für nichts mehr garantiere. Selbst in einem Schwerkraftregelkreis kann die Regel leicht zerbrechen. Und das ist nur für Bleierne und Flügellahme Verbrechen. Tut sie's nicht, dann sage ich jetzt und hier, dass ich für nichts mehr garantiere. Selbst in einem Schwerkraftregelkreis kann die Regel leicht zerbrechen. Und das ist nur für Bleierne und Flügellahme Verbrechen. Also ich habe versucht, das darzustellen und auch nochmal mit diesen Begriffen von das Ganze und Totalität benannt im Hinblick auf das System. Bei Hegel ist dieses System in sich geschlossen. Also da gibt es gar kein Außen, kann es nicht geben. Das Interessante bei Hegel ist allerdings, dass dieses System geschichtlich gesehen noch nicht fertig ist, obwohl das, was geschichtlich aus ihm werden kann, bereits im System eingeschlossen ist. Also der Weltgeist hat sich noch nicht realisiert, aber ich weiß, was kommt. Also darüber hinaus gibt es nichts. Ja, das ist wie im Judentum oder im Christentum oder meinetwegen auch im Islam. Also es gibt sowas wie eine Erlösung oder eine Offenbarung, aber dahinter gibt es nichts. Und sie ist noch nicht da, aber irgendwann kommt sie. So, damit ist das abgeschlossen. Das schlägt ja auch noch durch in den verschiedensten Formen bestimmter Marxismen oder auch des realen Sozialismus dahingehend, dass man genau meint, angeben zu können, wie der Kommunismus aussieht. Also es gibt eine ausgepinselte Utopie, die natürlich in gewisser Weise auch durchaus auspinselbar ist. Also wenn ich Menschen habe, die hungern oder gesellschaftliche Verhältnisse des Unrechts habe und mir vorstelle, dass dieses Unrecht abgeschafft ist, dann ist das auch ein Auspinseln und das ist ja auch erstmal legitim. In dieser Idee, die tatsächlich hauptsächlich von Adorno formuliert wurde oder dann in der negativen Dialektik sehr konsequent gemacht wurde, dass die Struktur der Moderne unser Leben bestimmt bis in die Logik hinein, also bis in diese Denkgesetzlichkeit hinein, die seit der Antike eigentlich feststeht, das hat bei Adorno schon dazu geführt, zu versuchen, also ich habe das kurz skizziert, also dieses Nicht-Identische so zu fassen, dass man es nicht wiederum identitätslogisch auflöst. Das ist jetzt wieder abstrakt, was hieße das konkreter? Dass man etwa versucht, gesellschaftlich utopische Entwürfe so zu formulieren, dass sie nicht aus den Bildern bestehen, die ich heute schon habe. Und Adorno geht da sehr weit. Also das hieße, nicht nur sich eine Gesellschaft auszumalen, in der es andere Formen des Wirtschaften gibt, sondern zu versuchen, sich vorzustellen, dass es eine Gesellschaft ist, in der es keine Wirtschaft gibt. Nicht sich eine Gesellschaft vorzustellen, in der gerecht getauscht wird, anders getauscht wird, wie auch immer getauscht wird, sondern eine Gesellschaft ohne Tausch. Und Adorno geht noch weiter. Nicht eine Gesellschaft sich vorzustellen, in der der freie Wille realisiert ist, sondern sogar der freie Wille noch abgeschafft ist. Also wir können noch weiter gehen, eine Gesellschaft sich vorzustellen, in der es tatsächlich möglich wäre, die Gesetze der Logik zu verlassen, ohne dass man damit wahnsinnig wird und in der Psychiatrie landet oder einfach lebensunfähig wird. Also oder regrediert zum, weiß ich nicht, Tier oder so. Das hat aber erstmal zur Konsequenz, weil wir das vom heutigen Standpunkt natürlich nur in dieser Form denken können, des Wahnsinns. Also ich persönlich möchte zum Beispiel nicht, dass jetzt auch nur ansatzweise der Staat abgeschafft wird, obwohl ich ein großer Freund anarchistischer Gedanken bin. Ja? Aber wir wissen, was passieren würde, wenn man gerade unter herrschenden, auch staatlichen Verhältnissen den Staat abschafft, mit Blick auf, na, sagen wir zum Beispiel, Neonazis oder so. Ja? Also das will man nicht unbedingt. Für Adorno ergibt sich daraus, dass ich eine Utopie immer nur negativ fassen kann. Also ich kann nur sagen, was nicht sein soll. Daraus folgt, dass diese Totalität, um die es geht, eben auch nicht mehr als geschlossenes System zu denken ist, sondern, naja, wenn man das jetzt so ein bisschen runterbricht, als offenes System. Hinzu kommt allerdings, dass die Totalität, das Ganze und auch dieses System ohnehin nicht mehr gedacht werden kann. Also ganz einfach gesagt, wenn jemand heute so philosophiert wie Hegel und weiterhin so tut, als könnte man noch alles Wissen der Welt so ansammeln und ordnen und dann wird es irgendwann mit dem Weltgeist auch klappen, das ist einfach falsch. Also das ist, oder das ist antiquiert. Also das, eigentlich verfehlt es immer das Ganze. Also es verfehlt immer das, was es eigentlich darstellen will. Man kann auch das im Übrigen sehr schön nachvollziehen an der gegenwärtigen Philosophie. Ja? Finde ich ganz interessant. Ich weiß nicht, ob ihr fernguckt. Da gibt es, wenn man Kabelfernsehen zur Verfügung hat, auf Bayern Alpha eine Sendung, die wird von Harald Lesch gemacht. Das ist ein Naturwissenschaftler, ein Physiker von der Universität München. Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Wann verschmilzt J0806? Das ist das Thema der heutigen Sendung. Es ist so ein netter, sympathischer Mann, der erklärt halt, manchmal so in Schulsituationen, erklärt er halt so physikalische Phänomene, alles Mögliche. Ja, also von was ist das Fallgesetz bis hin zur Frage, warum Beam nicht funktioniert und was Quantenphysik ist und Relativitätstheorie und so weiter. So, das erklärt er alles. Und das ist interessant, ja. Also da haben wir ein Wissenschaftsideal, vollständig naturwissenschaftlich geprägt, welches funktioniert unter der Vorstellung, wenn ich alles, was ich von der Physik weiß, sage und vermittle, dann habe ich eben einen systematischen Komplex, eine Totalität physikalischer Welterkenntnis. Also es gibt einen Bereich der Physik, der Zusammenhänge von Körperlichkeit, von Körpern, und alles, was ich darüber wissen kann, kann ich auch wissen, und wenn ich es weiß, weiß ich alles, was es darüber zu wissen gibt. Punkt aus. Da gibt es vielleicht immer neue Phänomene und irgendwann entdeckt man noch, keine Ahnung, Cosmic Strings und noch irgendwie neue Sachen und so weiter und dann neue Kräfte und die werden alle zusammengenommen, aber geht aus von eben so einem Ganzen. Der lädt sich manchmal noch andere Leute dazu, das ist dann so ein Theologe, ein katholischer, und auch ein Philosoph, das ist Friedrich Vossenkuhl, Schelling-Experte. Der Philosoph, wenn die jetzt zusammen reden, verhält sich genauso wie der Physiker. Also auch der geht davon aus, dass es sozusagen so einen Gesamtbestand philosophischen Wissens gibt. Wenn man das erklärt und darstellt, hat man eine in sich stimmige, systematische philosophische Erklärung der Welt. Das Problem ist, das haut hinten und vorne nicht hin. Weil die Welt, die erklärt wird, als systematisch, rutscht historisch immer auf den Zustand von Welt zurück, wo ich das letzte Mal Welt systematisch erklären konnte. Also man kann, die sitzen dann immer in so einem italienischen Restaurant und reden auch über den Wein und das Essen, wie sich das so gehört, rauchen auch Pfeife. Und man kann dieses Restaurant nehmen und so 1803 nach Jena verfrachten. Und das, was der sagen würde als Philosoph über die Welt, wäre genauso stimmig, wie wenn er es halt heute sagt. Bei dem Physiker ist das was anderes. Ja? Wenn man den nach 1803 verfrachtet, dann gibt es halt Quantenphysik noch nicht und so weiter. Und das ist ein Problem, mit dem umgegangen werden muss, auch natürlich aus einer Perspektive von kritischer Theorie. Also das heißt, ich stehe nicht nur vor dem Problem, dass ich permanent überprüfen muss, inwiefern ich Kraft des kritischen Denkens neue Aspekte einer auseinanderbrechenden Totalität vermitteln muss, sondern ich verliere zunehmend auch die Grundlagen, von denen aus ich es tun kann. Also ich komme mit der Philosophie nicht mehr weiter. Weil es eine Diagnose ist, die sich auch philosophiegeschichtlich abzeichnet. Nach Hegel haben wir nicht umsonst jemanden wie Nietzsche zum Beispiel, der auch nicht umsonst der Alleszertrümmerer genannt wird. Also weil genau das eine, wenn auch dann zum Teil irrational anmutende Konsequenz ist. Oder eben die Transformation in andere Bereiche. darf niemals siegen. Wir brauchen dringend neue Lügen, die uns durchs Universum leiten und uns das Fest der Welt bereiten, die das Delirium erzwingen und uns im schönsten Schlummer singen, die uns vor stumpfer Wahrheit warnen und tiefer Qualen sich erbarmen, die uns in Bambuskörben wiegen. Pure Vernunft darf niemals siegen. La, la, la, la. Schatz des Wahnsinns zeigen und sich danach vor uns verbeugen und die zu Königen uns krönen, nur um uns heimlich zu verhöhnen und die uns in die Ohren zischen und über unsere Augen wischen, die, die, die uns helfen wollen, bekriegen. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Pure Vernunft darf niemals siegen. Wir brauchen dringend neue Lügen, die unsere Schönheit uns erhalten, uns aber tief im Inneren spalten, vielmehr noch, die uns fragmentieren und danach zärtlich uns berühren und uns hinein ins Dunkel führen, die sich unserem Willen fügen und uns wie weiche Zäune biegen. Pure Vernunft darf niemals siegen. La, la, la. Wenn ich in einer Gesellschaft lebe, in der ich Strukturen verantwortlich mache dafür, dass die Gesellschaft schlecht ist, dann ist die übliche Lösung, dass ich versuche, diese Strukturen zu reformieren. Also es gibt eine ungleiche Verteilung von Gütern, also versuche ich es mal mit einer gleichen Verteilung. Dann stelle ich fest, damit ist es nicht getan, sondern ganz merkwürdigerweise basiert sogar das System, in dem wir leben, nicht auf Beschiss, sondern auf Äquivalenztausch. Ja, also Gleiches wird mit Gleichem getauscht, auch wenn es da natürlich Abweichungen gibt und weiter auch Leute bescheißen. Aber auch das hätte wieder als Lösung, entweder ich insistiere darauf, dass endlich mal das System so eingehalten wird, wie es gedacht ist, oder ich versuche, durch andere Maßnahmen das zu regulieren. Planwirtschaftlicher Art, staatliche Eingriffe, was auch immer. Oder ich gehe davon aus, es ist eben genau falsch, nicht? Liberalismus, das reguliert sich von selber. Die Frage ist, was passiert, wenn ich erkenne, dass die konkreten Phänomene von Ungerechtigkeit oder Ungleichheit und Leid und Elend nicht unmittelbar auf konkrete Probleme verweisen, andere Probleme verweisen, sondern wenn sich herausstellt, dass das in einer tatsächlich ja sehr abstrakt laufenden Logik sich vollzieht. Also sagen wir mal, in Afrika hungern Menschen und es stellt sich heraus, es ist nicht nur das Problem der ungleichen Verteilung zwischen Nord und Süd oder Chancen oder Entwicklungsländern oder was auch immer, sondern es ist das Problem des Kapitalismus selbst, es mit einer warenproduzierenden Gesellschaft zu tun zu haben. Was bedeutet jetzt Abschaffung der Warenproduktion? Also auch in realsozialistischen Experimenten wurde ja davon ausgegangen, dass man die Warenproduktion abgeschafft hat. Wurde davon ausgegangen, dass man die für den Kapitalismus typische Form der Arbeit abgeschafft hat. Es war aber nicht so. Also bis auch dahin, dass man ganz offensiv gesagt hat, nee, wir machen Warenproduktion, aber das ist halt eine andere Form von Warenproduktion, die nicht kapitalistisch ist oder nicht über den kapitalistischen Markt funktioniert. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich mir da einen utopischen Gegenentwurf zu ausdenken, wenn ich tatsächlich eine radikale Veränderung eben zum Beispiel dieser warenproduzierenden Verhältnisse möchte. Und das Problem, was Adorno hat oder worauf er hinweist, ist, jede Vorstellung, die ich mir jetzt mache, also wenn wir uns jetzt zusammensetzen würden und sagen würden, gut, wir sind uns mal alle einig darin, Kapitalismus muss weg, jede Vorstellung, die wir uns jetzt machen würden, wie man menschliches Zusammenleben gerechter gestalten könnte, wie auch immer gestalten könnte, sind Vorstellungen, die zum Teil einfach bei so einem Pragmatismus hängen bleiben. Irgendwo müssen ja die Brötchen herkommen und dafür muss man dann und die sich darin also schon von ihrer Utopie beschneiden oder die auch, selbst wenn sie gut gemeint sind und diesen Pragmatismus umgehen versuchen, immer noch in Bildern hängen bleiben, die wir nun mal zur Verfügung haben. Also einfach gesagt, ich kann keine Zukunftsmusik komponieren mit den Tönen, die ich heute schon habe. Was ich aber machen kann, ist, ich kann mit den Tönen, die ich heute habe, eine Musik komponieren, die mir klar macht, dass die Zukunft nichts von dem haben wird, was die Gegenwart ist. Also damit benutze ich immer noch dieselben mir zur Verfügung stehenden Mittel. Ich war dabei, mir eine Art von Verschwinden, die den Tod bezwingt, auszudenken und ließ mich nieder, wo ich mich beherrsche, in den Liedern. Nahm ich kein Ende, nur eine Wendung, zurück zum ersten Bild, das wäre zu erfinden, geriet zum Strudel, in ein Recycling, und sah das Ende in sich verschwinden. Und es fragt sich, war das etwa schon alles? Lügt denn die Welt, und wenn nicht, ist sie am Ende im Rückstand gegenüber der Moral der Geschichte? Ich war dabei, eine Art von Verschwinden, die den Text bezwingt, zu erfinden. Andere Reime auf die Geschichte nicht auszudenken. Und ich verlor an Gewicht, genau wie die Gedichte. Geriet in ein Rauschen, oder waren das die Mittel, mit denen ich mich bewegte, die Erfindung einzutauschen? Und es fragt sich, war das etwa schon alles? Denn die Welt, und wenn nicht, ist sie am Ende im Rückstand gegenüber der Moral der Geschichte. Ich war dabei, eine Art von Verschwinden, die schließlich mich bezwingt, zu Ende zu denken, gegen den Schmerz, unter dem ich mich krümme, zurück zum frühesten Bild, von wo ich eigentlich komme. Ein Newage-Poster, Lebenszeichen. Auf meiner Reise ins Innere der Trauer komm ich zum Ende, vielleicht ein Anfang, eine Art von Verschwinden. Und ich frag dich, war das etwa schon alles? Lügt denn die Welt, und wenn nicht, ist sie am Ende im Rückstand gegenüber der Moral der Geschichte? Und bin ich am Ende? Das setzt allerdings voraus, dass die Zukunft überhaupt so offen ist, dass sie dahingehend änderbar ist. Ja? Der Hegelsche Standpunkt wäre ja nach wie vor der, zu sagen, ich brauche keine negative Utopie, weil es ist ohnehin alles bereits eingeschlossen in dieses System. Also bei Hegel brauche ich nicht mal eine Utopie, weil es gibt keinen Nichtort. Es gibt vielleicht einen historischen Zeitstrahl, der noch nicht abgeklappert wurde vom Weltgeist, aber... Sagen wir mal so, diese Formulierung taucht ja auch in der Philosophie auf. Ja, die kommt von Leibniz, der redet von der besten Welt aller möglichen. Wir leben in der besten Welt aller möglichen Welten. Und bei Leibniz ist das ganz explizit die beste Welt aller denkmöglichen Welten. Ja, das hat damals noch so mit Religionsstreitigkeiten zu tun gehabt. Das war auch ein bisschen gefährlich, wenn man sagt, okay, Gott ist der Schöpfer, aber ich denke mir mal, Gott hätte es eigentlich auch besser machen können. Ja? Das ist natürlich eine gefährliche Sache. Aber nichtsdestotrotz, Leibniz hat das schon versucht, auch in seiner Philosophie zu begründen. Das würde jetzt zu weit führen, wie er das gemacht hat, sehr klug gemacht. Wichtig aber, die Welt, in der wir leben, ist die beste aller möglichen und sie ist eben auch die beste aller denkmöglichen. Also das ist keine Frage von Praxis, auch Leibniz würde sagen, viele Ungerechtigkeiten und so. Aber wenn ich als vernunftbegabtes Wesen darüber nachdenke, wie die Welt aussehen müsste, dann komme ich genau auf die Welt, in der wir leben. Und Adorno greift diesen Satz auf, gar nicht jetzt in Bezug auf Leibniz, sondern in einer Debatte, die als der Positivismusstreit bekannt geworden ist, Anfang der 60er Jahre, an der war Karl Popper beteiligt. Und Adorno sagt, der Unterschied zwischen ihm und Popper sei, dass Popper auch davon ausgeht, wir leben in der besten Welt aller möglichen und er, Adorno, eben nicht. Es ist nicht die beste aller möglichen Welten. Also das ist, glaube ich, ganz entscheidend für diesen Gedanken der negativen Utopie. Dann sagt er auch noch den Satz, der natürlich nochmal darauf zurückführt, warum es so ein großes Problem darstellt. Ja? So fast wörtlich zitiere ich, dass keine Gesellschaft soll besser gewesen sein, in dieser komischen Adorno-Formulierung, ja, dass keine Gesellschaft soll besser gewesen sein als diejenige, die Auschwitz ausgebrütet hat, will mir nicht einleuchten. Popper, deswegen ist es kein uninteressanter Hinweis, den an dieser Stelle nochmal ins Spiel zu bringen, ist für Adorno Vertreter des Positivismus. Der selber hat aber eine Theorie hervorgebracht, die vor allen Dingen in den Sozialwissenschaften stark diskutiert wurde und auch in der Ökonomie. Also der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt ist eng mit Popper befreundet gewesen, als Popper noch lebte, der ist 94 gestorben. Diese Theorie heißt... kritischer Rationalismus. Also der Popper vertritt auch eine Theorie, die sich auf Kritik beruft. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Das ist in den 40er Jahren auch erschienen. Und da argumentiert der eigentlich, dass prinzipiell, das ist eine sehr merkwürdige Argumentation, merkwürdig dahingehend, weil die genau umgekehrt läuft zu dem, was die kritische Theorie sagt. Da argumentiert er, dass eigentlich die Gesellschaft, die wir haben, die beste ist, die es gibt. Reformen sind notwendig, aber es ist die beste, die es gibt. Einschließlich Kapitalismus, einschließlich des Marktes, einschließlich des Staates, der immer als demokratischer Staat gedacht wird. Aber diese offene Gesellschaft, also deswegen ist es die beste, weil es eine offene Gesellschaft ist, die wird kaputt gemacht durch Theorien, die dann zum Beispiel im Faschismus münden oder im Stalinismus münden, durch Theorien, die einen geschichtlichen Heilsplan haben. Also das ist Poppers Hauptangriff gegen den Historismus. Historizismus, weiß ich nicht, also er gebraucht dieses Wort. Und das sind für ihn Hegel, Marx, ja, das sind die Feinde der offenen Gesellschaft. Und das ist ein sehr merkwürdiger Streit. Also das kann man sich, wie gesagt, angucken. Es ist ja veröffentlicht, der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie. Es ist eben schon sehr interessant zu sehen, wie da zwei Richtungen, ja, kritische Theorie, kritischer Rationalismus, genau dann auf solche Fragen in der Diskussion zu sprechen kommen. Also nicht, wir haben jetzt darüber gesprochen, negative Utopie, positive Utopie. Popper ist jemand, der sagt, jede Form von Utopie mündet in Barbarei, weil jede Form von Utopie davon ausgehen muss, dass es irgendeine Gesetzmäßigkeit in der Geschichte gibt, die auf prophetische Vorhersagen hinausläuft. Also selbst wenn ich sage, man kann in einer anderen Gesellschaftsordnung, also so würde Popper argumentieren, ja, ich nicht, man kann in einer anderen Gesellschaftsordnung verhindern, dass Menschen hungern, dann würde er sagen, es ist zwar nett gemeint, aber diese Gesellschaftsordnung kann es nicht geben, weil ich mir in dem Fall anmaßen würde, zu sagen, wie diese andere Gesellschaftsordnung aussehe. So, jetzt käme Adorno und sagt, naja, ich sage ja gar nicht, wie sie aussieht, sondern ich sage es ja nur negativ, wie sie nicht aussieht. Und auch da würde Popper sagen, auch das läuft auf Barbarei hinaus, weil auch das ein Gedanke ist, der zumindest davon ausgeht, dass es sowas wie eine historische Möglichkeit im Sinne einer Gesetzmäßigkeit gibt, dass solche Gesellschaft einzurichten wäre. Ich kann die Hand vor meinen Augen nicht mehr sehen. Ich kann mein eigenes Wort nicht mehr verstehen. Es ist, als wäre mir der Boden unter den Füßen weggezogen. Ich kann nicht mehr hin. Karten neu mischen, all meine Wege verlassen. nicht mehr ertragen. Ich will die Nacht an allen Tagen. Mit diesem offenen Ende findet Roger Behrens' Einführung in die kritische Theorie ihren Abschluss. Der Positivismusstreit, der im Zusammenhang mit Karl Popper zur Sprache kam, ist nachzulesen in dem Buch Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie, in dem Beiträge unter anderem von Popper und Adorno versammelt sind. Allerdings ist dieses Buch nur noch antiquarisch verfügbar. Zum Beispiel über das Zentralverzeichnis antiquarischer Bücher im Internet. Unter folgender Adresse www.zvab.de. Ich wiederhole: www.zvab.de. Texte von und über Behrens sind im Internet über die entsprechenden Suchmaschinen oder in Buchform über die einschlägigen kommerziellen Buchportale leicht zu finden. Produktion und Sprecher der Sendung Christian Höhner. Du sagst immer, die Zeiten ändern sich. Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden. NPC, das politische Abendmagazin. Die Starken werden überleben. Das würde dir gefallen, oder? Halt, das darf man nicht sagen. Das ist jetzt politisch unkorrekt.